Zweites Kapitel: Der Eintritt in den Freimaurerorden oder Bund. Auf die Frage, was ist die Freimaurerei, gibt uns der bekannte belgische Freimaurer Goblet de Alvilia vom 33. Hochgrad folgende Antwort. Die Freimaurerei ist eine geheime Vereinigung, welche um freie und ehrenhafte Männer ein brüderliches Band schlingt, das stärker und höher ist als alle Verschiedenheit des Berufes, der Partei, der Nationalität oder der Religion. Und der Großorient von Frankreich nennt als Zweck der Freimaurerei die Erforschung der Wahrheit, das Studium der Moral und die Ausübung der Solidarität. Die Freimaurerei, heißt es, arbeitet an der Veredelung und Vervollkommnung des Menschengeschlechtes. Sie ist ihrem Wesen nach tolerant, lehnt jedes Dogma ab und steht auf dem Standpunkt der absoluten Gewissensfreiheit. Ihr Wahlspruch ist Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist der Artikel 1 der Konstitution. Ähnlich drücken sich die Satzungen der anderen Großoriente aus. In einem späteren Aufsatz soll untersucht werden, ob und inwieweit diese edlen und menschenfreundlichen Grundsätze mit den Tatsachen übereinstimmen. Die Entstehung der Freimaurerei ist in sagenhaftes Dunkel gehüllt. Es fehlte nicht an Versuchen, ihren Ursprung in möglichst frühe Zeiten zurückzuverlegen. Man brachte sie mit dem Mithras-Kult, mit der tiefsinnigen pythagoreischen Zahlenlehre, ja sogar mit Euklid, dem Vater der Mathematik, in Verbindung. Andere wieder sahen in den römischen Baukörperschaften, Collegia Fabrorum, ihre Vorläufer, wieder andere wollten in Hiram, dem angeblichen Erbauer des Tempels Salomons, den Begründer der Freimaurerei erblicken. Auch den Templerorden, der im 14. Jahrhundert aufgehoben worden war, betrachtete man vielfach als Ausgangspunkt der Freimaurerei, und die große Landesloge von Schweden sowie die mit ihr in Verbindung stehenden Großlogen leiten ihr Dasein unmittelbar vom Templerorden ab, wenn sie auch den Beweis hierfür bisher nicht erbringen konnten. Wie aber ist der Name Freimaurer zu erklären? Heute steht außer Zweifel, dass die Freimaurer aus der alten Werkmaurerei hervorgegangen sind. Diese Zünfte von Steinmetzen, Bildhauern und Maurern durchwanderten mit ihren Baumeistern ganz Europa und blieben längere Zeit an jenen Orten haften, wo sie gerade Arbeit fanden. Sie hatten ihre eigenen Gebräuche und Sinnbilder, gewisse Erkennungszeichen und Kunstgeheimnisse. Freie Maurer wurden sie im Gegensatz zu den minder gebildeten, sesshaften Maurern genannt, welche bloß gewöhnliche Häuser, einfache Dorfkirchen usw. bauten. Freie Maurer hießen sie im Mittelalter auch deshalb, weil sie freien Standes sein mussten, vielleicht auch, weil sie in Anerkennung ihrer kunstvollen Leistungen viele Freiheiten und Privilegien von Königen und Päpsten erhalten hatten. Die erste derartige Zunft oder Bauhütte, englisch Lodge, wird in Frankreich bereits im Jahre 1258 zu Paris erwähnt, ja in England trat die erste Großloge sogar im Jahre 936 in York zusammen. Englische Könige waren es, die die Baukunst in wirksamster Weise förderten. So kam es, dass da bald die Freimaurerei als königliche Kunst bezeichnet wurde, ein Ausdruck, den auch die modernen Freimaurer heute noch mit Vorliebe anzuwenden pflegen. Zahlreiche feste Schlösser, steinerne Brücken und gewaltige Kirchenbauten sind uns aus jenen Zeiten als Werke der damaligen Freimaurerei erhalten geblieben. Mit dem Niedergang der Baukunst verschwinden anfangs des 17. Jahrhunderts auch die Genossenschaften der freien Werkmaurer in Europa, wozu die zahllosen Kriege wesentlich beigetragen haben. Nur in England erhielten sie sich, und durch den Beitritt von vornehmen Laien kam neues Blut in die englischen Logen. Bürger, Edelleute und Gelehrte nahmen an den allmonatlich stattfindenden Festen der Freimaurer regen Anteil, baten wohl auch um Aufnahme in die Genossenschaft und wurden zugelassen. Da sie aber weder Steinmetzen noch Maurer noch Bildhauer waren, nahm man sie eben nur an, man machte sie zu fiktiven Maurern. Daher der Name angenommene Maurer, den heute, wo keine Kenntnis des Handwerks mehr gefordert wird, alle Freimaurer tragen. So versichert uns B.R. Limousin, der 1908 in der französischen Zeitschrift Acacia unter dem Decknamen Hiram eine kurzgefasste Geschichte der Freimaurerei erscheinen ließ. Die Zahl der angenommenen Maurer wuchs immer mehr. Viel trug dazu der Umstand bei, dass das anlässlich der Aufnahme veranstaltete Festessen von den Suchenden bezahlt werden musste. Sie zahlten eben ihren Antrittsschmaus, wie dies in vielen Zünften üblich war, und hatten auch sonst nicht geringe Beiträge, Aufnahmegebühren und dergleichen zu leisten. Das mag für die Logen Grund genug gewesen sein, zahlreiche neue Mitglieder zu werben, die sich teils durch die prunkvollen Gelage, teils wohl auch durch das Geheimnisvolle der königlichen Kunst angezogen fühlten. Schließlich gab es in den Logen mehr angenommene als wirkliche Maurer. Im Jahre 1717 vollzog sich dann jene denkwürdige Umwandlung, durch welche die ursprüngliche Werkmaurerei zur Geistesmaurerei, zur spekulativen Freimaurerei wurde. Vier englische Logen schlossen sich zu einer Großloge zusammen, gaben sich eine neue Verfassung und regelten die Gebräuche. Der Prediger Jakob Andersen schuf das Konstitutionsbuch der freien und angenommenen Maurer, das 1723 in Druck gelegt wurde und noch heute eine der wichtigsten Quellen der Freimaurerei bildet. Auf die weitere geschichtliche Entwicklung soll vorläufig nicht näher eingegangen werden, es sei nur festgestellt, dass die englische Freimaurerei als Mutter der gegenwärtigen Freimaurerei angesehen werden muss.